WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Die Telefonnummer lautet 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ja, es geht los mit Helga. Und Helga ist 77 Jahre alt. Guten Morgen, Helga. Guten Morgen, Domian. Um was geht's? Domian, ich weiß nicht, hast du zufällig die RTL-Nachrichten gehört jetzt um 12? Nee. Nee, schade. Nee. Da haben sie einen Bericht gezeigt von China. Mhm. Ich erzählte das in kurzen Worten. Da ist ein 3-jähriger Junge vom Auto überfahren worden. Mhm. Dann ist das Auto so lange über das Kind drüber gefahren, rückwärts und wieder vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts, bis das Kind tot war. Warum? Das macht man, weil wenn das Kind tot oder wenn ein Mensch tot ist, es billiger für den Unfallfahrer kommt, als wenn er vielleicht sein Leben lang Arztrechnung oder Krankenhausrechnung bezahlt. So ist das in China. Und so ist das. So ist das in China. So haben sie es jetzt von China gezeigt. Ja. Und so genau so ist es mein Sohn Anfang Dezember in Thailand passiert. Mein Sohn ist auch tot auf diese Weise. Das ist ja ungeheuerlich. Ja. Das ist ja ungeheuerlich. Wie alt ist dein Sohn geworden? 47 Helga? Jahre. Was weißt du genau über den Hergang? Wir wissen es, weil seine Lebensgefährtin hier war zur Trauerfeier und über Weihnachten und hat uns das erzählt. Hat ja eine Thailänderin, das Lebensgefährtin? Ja. Lebte er dort unten? Nein, er lebte nicht dort, weil er ja hier sein Geld verdienen musste. Er ist Techniker bei der Lufthansa gewesen. Mhm. Und sie wollte andererseits nicht nach Deutschland. Einerseits, weil es ihr zu kalt hier ist. Und zweitens mal, weil die zwei Lokale unten hat, die sie betreibt. Mhm. Und da ihren Lebenshalt, sie wollte sich nicht abhängig machen und wollte da. Und so haben die eine Fernbeziehung geführt. Aber mein Sohn war oft unten oder sie war auch mal hier. Mhm. Was hat sie jetzt genau erzählt, was passiert ist? Also sie hat uns ein Video mitgebracht, was sie vom Anwalt mitgekriegt hat, von ihrem Anwalt. Mhm. Sie waren beide Abendessen, kommen aus dem Lokal raus und das Lokal hat eine Überwachungskamera. Ja. Aber leider nur das Gebiet von dem Lokal, mhm, nicht von der Straße direkt. Mhm. Man sieht, dass mein Sohn aufsteigt mit seiner Lebensgefährtin, am Straßenrand stehen bleibt, lässt allen Verkehr vorbei, das sieht man, und fährt los. Fährt? Er fährt, ja, weil die Straßen waren ja frei. Er fährt mit was? Er fährt so einen kleinen Roller, wie die da unten alle fahren, mhm, ja? Ja. Und dann kommt aus der Seitenstraße von links ein Auto, wohl mit überhöhter Geschwindigkeit und fährt geradeaus und dann sieht man leider nur auf dem Video, dass alle Lichter ausgehen von den Autos. Mhm. Auch auf die Gegenfahrbahn gehen alle Lichter aus und in dem Moment muss wohl der Unfall selber ist leider, muss ich jetzt sagen, nicht drauf. Mhm. Aber meine Schwiegertochter hat uns das erzählt, sie ist, ich sag jetzt mal, nur seine Lebensgefährtin gewesen, aber für mich ist die Schwiegertochter, mhm, nur dass du Bescheid weißt. Mhm. Sie hat uns erzählt, wo war sie denn in den? Ja, hinten drauf. Ach, sie saß auch hinten drauf? Ja, sie saß hinten drauf. Okay. Mhm. Und er hat die alle beide umgefahren, sie lag links vom Auto und mein Sohn unterm Auto. Mhm. Und sie sagt mir, im ersten Moment war sie weg erstmal. Und als sie wieder zu sich kam, hat sie rübergeguckt und sah meinen Sohn unterm Auto liegen, mhm, und sieht, wie der Unfallfahrer rückwärts fährt, Anlauf nimmt und wieder vorwärts fahren will. Wieder rückwärts und wieder vorwärts und kam über den Körper nicht rüber, weil er Fahrerflucht machen wollte. Mhm. Und dann steigt er aus. sieht meine Schwiegertochter links auf der Straße liegen, geht zu ihr und sagt auf Thailändisch, du lebst ja noch. Dann geht er rum ums Auto, schaut, was da so behindert, warum er nicht vorkommt, steigt wieder ein und will weiterfahren. Mhm. Und erst dann wird er von Passanten gehindert am Weiterfahren. Die ziehen ihm dann den Autoschlüssel ab. Selbst dann wollte er noch Fahrerflucht machen. Aber er konnte festgehalten werden. Und jetzt kommt das Dollste. Als dann die Polizei endlich irgendwann mal kam, die haben weder eine Blutprobe beim Fahrer gemacht, noch eine, Drogentest. Mhm, ja, dann mein Sohn kam schon im Koma ins Krankenhaus. Das heißt, er war noch nicht verstorben. Konnte aber nicht mehr gerettet werden. Mhm. Bei ihm wurde eine Blutprobe gemacht. Mhm. Und beim Unfallfahrer erst am nächsten Morgen. Das ist skandalös. Das heißt, in Thailand sind die Polizisten bestechlich. Ja? Und ihr glaubt, du glaubst, dass der... Ja, das hat mein Sohn schon immer erzählt, dass drüben alle bestechlich sind. Aber da muss der Fahrer ja an dem Abend in der Situation den Polizisten noch was zugesteckt haben. Das vermutet meine Schwiegertochter, ja, weil der erst am nächsten Morgen Blut abgenommen hat. Nochmal zu dem ich nenne das mal Tathergang. Ja. Was glaubt ihr, wie viel Mal er über deinen Sohn, man mag es gar nicht aussprechen. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht sagen. Das ist mir klar. Aber ich muss mich auf die Aussage meiner Schwiegertochter verlassen. Ja. Und es waren zwar Zeugen da, aber jetzt im Nachhinein, die haben alle Angst vor, dass der sich irgendwie rächt, wenn die aussagen. Mhm. Nur eine einzige Zeuge ist jetzt noch da. Und meine Schwiegertochter hat sich ja Anwalt genommen und wir hier in Deutschland auch, weil das eine vorsätzliche, unserer Meinung nach ein Unfall, aber mit vorsätzlicher Todes. Also gibt es denn einen Zeugen, der das gesehen hat, dass er mehrfach über den Körper deines Sohnes gefahren ist? Ja, das müssen wir jetzt, laut meiner Schwiegertochter ja. Mhm. Ja. Und es sagt auch, er ist ja hier, hat Gott sei Dank eine gute Versicherung gehabt bei der ADAC, die ihn heimgebracht hat, bis zu uns an dem Wohnort. Und dann ist er ja vor der Einäscherung von der Staatsanwalt beschlagnahmt, die Leiche, und wurde obduziert. Ach so, okay, da kann man ja schon viel sagen. Ja, drüben, der Todesschein von Thailand, da stand drauf auf dem Schein Herzquetschung. Mhm. Und hier nach der Obduktion, die 5 Stunden gedauert hat, haben sie linke Schulterblatt gebrochen und beide Lungen zerquetscht. Also die können ja schon... Die sehen auch die Reifenspur auf seinen Körper. Der wäre von links nach rechts rüber gefahren. Und du bist sicher, dass es in Thailand eine ähnliche Regelung gibt wie in China, wie du es gerade beschrieben hast? Ja, das hat meine Schwiegertochter sagt, das ist so. Weil wenn nur, sagen wir mal, den Tod bezahlen müssten, die Beerdigungskosten, dann kommen die billig weg. Das ist ja unfassbar. Ja? Wenn das noch als normaler Unfall gewertet wird, worauf sie ja aus sind, dann kommen die ganz billig weg. Mhm. Wie gesagt, nach den Worten meiner Schwiegertochter, und die kennt sich aus drüben. Wobei, da ja noch, wird denn die Schuldfrage nicht geklärt, wer diesen Unfall verursacht hat? Das müssen die ja jetzt alles erstmal rauskriegen. Ist mir schon klar, aber wenn herauskommt, dass der Autofahrer definitiv schuld war. Wenn das als einfachen Unfall gerechnet wird, auch wenn er schuld ist, dann käme der mit 500 bis 600 Euro mit 500 bis 600 Baht, das ist ja denen ihre Währung, davon. Wie viel dem? Und 500 Baht sind umgerechnet in Euro 14 Euro. Unfassbar. Ja. Wusstest du vorher so etwas, dass es doch diese Regelung gibt? Nein, natürlich nicht. Noch nie gehört? ich hätte meinen Sohn gesagt, Andi, bitte, bitte fahr nicht mehr nach Thailand. Helga, ja, aber er war verliebt in dieses Land und vor allem auch in seine Lebensgefährtin. Es hat ihn immer wieder hingezogen. Er war auch glücklich drüben. Das heißt, es kann eventuell sein, wenn es diese Regelung da nicht gäbe, dass dein Sohn noch leben würde. Natürlich. Dass er einmal zu Boden gegangen ist und... Ja. Vielleicht nur verletzt gewesen wäre. Vielleicht nur eine Lunge verletzt geworden wäre. Ja? Aber wie ist denn deine Schwiegertochter dabei? Saß ja auf dem Motorrad dabei. Ja. Nach ihren Aussagen ist der Autofahrer schuldig. Ja. Ja, eindeutig. Ja. Der wäre mit überhöhter Geschwindigkeit und hat die umgerannt. Ja. Und sie war ja auch verletzt. Sie war ja auch im Krankenhaus. Mhm. Das ging in Thailand durch alle Medien, durch alle Zeitungen und sogar hier in Deutschland. Hat dieser Reporter, der das in Thailand gemacht hat, hier in Deutschland den Reporter angerufen bei der Bild. Letztendlich kann man ja sagen, dass das ein Mord ist. Das ist für uns ist es ein Mord, eine vorsätzliche Tötung. Wie gesagt, ein Unfall kann jedem passieren. Ja. Ja? Wie ist das für dich, Helga? Du bist die Mutter. Für mich ist es schlimm. Ich kann jetzt im Moment drüber reden. Mhm. Es ist jetzt heute genau 4 Wochen, wo wir die Nachricht bekommen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch die Schockzeit fast ist, in der du steckst. Ja, das ist so schlimm für uns. Er hat noch einen Bruder und eine Schwester. Und die hatten so ein inniges, tolles Verhältnis unter den Geschwistern. Meine Tochter hat Krebskrankheit überstanden. Da hat gerade dieser Sohn, der tote Sohn meiner Tochter, so geholfen. Die haben so zusammengehalten. Also ein furchtbar, wir sind alle geschockt. Ein furchtbares Unglück. Ja, Ein furchtbares Unglück und ein furchtbarer Vorgang, dass so etwas in einem Land überhaupt möglich ist auf der Welt, ist ungeheuerlich. Weißt du, alleine die Todesnachricht war schlimm. Die allein war ein schon schlimm. Ein Unfall. Ja. Ja, aber 2 Tage später hat uns die Schwiegertochter aus dem Krankenhaus angerufen und hat berichtet, was da passiert ist. Mhm. Und das ist natürlich noch weitaus schlimmer, wenn man sich überlegt, dass er hätte überleben können. Ja, man will es sich gar nicht vorstellen. Nein, aber du kommst automatisch dazu. Ja, natürlich, ja. Ich bin nur jetzt drauf, ich hätte nicht bei euch angerufen. Ich will nicht unbedingt in die Medien. Mhm. Aber wie gesagt, auf die Bild-Zeitung haben wir uns nur eingelassen, dass sie uns ich habe gesagt, nur unter der Bedingung, wenn die uns helfen oder dass die uns helfen, den Kerl vor Gericht zu bringen. Insofern finde ich das völlig in Ordnung, dass du dich dazu äußerst und das in die Öffentlichkeit bringst und überhaupt auch diese Informationen an die Öffentlichkeit bringst. Deshalb möchte ich das tun, dass ich thailändische Touristen darauf einstellen. Das hat mein Sohn wahrscheinlich auch nicht gedacht. Liebe Helga, wirklich aus tiefem Herzen mein Beileid und mein Mitgefühl. Ja, danke schön. Danke. Ich finde es sehr gut, dass du dich geäußert hast und dass du uns das erzählt hast. Und ich möchte dir jetzt, dann ist auch noch mehr Zeit möglich, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin im Hintergrund anbieten. Ich glaube, das brauche ich Brauchst nicht. Brauchst du nicht, okay. Oder ich will es auch nicht. Ich muss allein respektiere ich, ja. Dann lassen wir es mal so stehen, liebe Helga. Und darf ich dir in dem Zusammenhang noch etwas erzählen, kurz? Ich habe ja... Ja, vielleicht ganz kurz, ja. Ich habe ja hier immer eine Kerze brennt. Die brennt draußen Tag und Nacht auf dem Balkon. Und hier drin im Zimmer unter seinem Bild habe ich auch eine Kerze brennen. Mhm. Und ich habe neulich hier gesessen und so ein bisschen versuchen. Auf einmal höre ich ein Geräusch und denke, es ist eine Fliege. So als wenn eine Fliege in einem Glas eingeschlossen ist. Und ich gehe dem Geruch, denke, vielleicht hat sie sich hinter der Gardine verfangen, stehe auf und will's. Und da merke ich, das Geräusch kommt von links. Und dann gehe ich mit meinem Ohr, wo kommt denn das Geräusch her? Und bin immer, du glaubst es nicht, wo das Geräusch herkam. Aus der Kerze, aus der brennenden Flamme. Mhm. Du hast das als Zeichen gedeutet von ihm. So deute ich das. Ja. Ich gehe abends auf den Balkon, schaue zum Himmel und sage, Andi, wenn es dir gut geht, gib mir ein Zeichen. Und ich... Vielleicht war er das wirklich und hat dir ein Zeichen gegeben. Ich hab noch nie gehört, dass eine Kerze, eine brennende Kerze ein Geräusch macht. Mhm. Ich habe schon viele Kerzen in meinem Leben abgebrannt. Ja, vielleicht ist es wirklich... Ja. Wenn du es für dich als Zeichen empfindest, vielleicht... Und das tröstet mich. Ja, das ist sehr schön. Das finde ich sehr gut. Deswegen... Psychologin, ja, schön und gut, die meint es gut und alles, aber... Dann belassen wir es dabei, ja, liebe Helga. Ja, dann wünsche ich dir und deiner Familie sehr viel Kraft. Ich hoffe, dass jetzt recht viele Thailand-Touristen zugehört haben. Alles und vielleicht könnt ihr den RTL-Bericht noch einmal irgendwie nachträglich das gucken. Das kann man sicher noch mal anschauen, ja, genau. Ja? Danke für den nicht, Hinweis, dass du liebe glaubst, Helga. Ich erzähle irgendwelche Märchen, Nein. Alles Gute wünsche ich dir und viel Kraft. Dankeschön, gell? Auf Wiederhören. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Sowas habe ich auch noch nie gehört. Hier ist Sabine und Jörg, 42. Guten Morgen, mit wem spreche ich zuerst? Ja, mit mir, mit der Sabine. Mit der Sabine. Die Sabine ist 42 und Jörg ist 42? Nee, der ist älter als ich. So. Der ist schon 45. Ach du lieber Gott, so ein alter Sack. Das auch noch, ne? Aber ihr beiden seid ein Paar? Ja, schon seit 18 Jahren. Können wir zu dritt sprechen oder musst du den Hörer rüberreichen? Nein, der Jörg darf alles mitkriegen, der sitzt neben mir, der kriegt auch alles mit. Hallo Jörg. Hallo Jörg. Nee, pass auf, bei uns geht es darum, ich war mal sehr übergewichtig. Mhm. Wie? Hallo, bist du noch da? Ja, ich höre schon. Wie übergewichtig? Wie viel hast du gewogen? Fast 150 Kilo. 250 Kilo? 150. 150, bei einer Größe von? 1,76. Okay. Auf jeden Fall zu viel. Auf jeden Fall eine ganze Menge zu viel. Ja, zwei Frauen hätten da drin passt. Kann man so sagen, ja. Die wären nicht mager gewesen. Das stimmt, ja. Das stimmt, siehst du? So, und mein Problem ist einfach nur, dass ich angefangen habe, nachdem ich habe einen Magen-Bypass bekommen. Mhm. Kennst du? Ja, natürlich, einen Magen-Bypass, genau. Klar. Genau, ich habe abgenommen. Ich wiege jetzt knapp 80 Kilo, aber hört sich wahnsinnig viel an, aber wenn du mich sehen würdest, ich bin wirklich nicht mehr fett. Wirklich nicht. Ja, außerdem ist das für dich wahrscheinlich ein riesen Erfolgserlebnis. Von 100, von 150 auf 80 runter ist ja eine irre Strecke. Ja, ja, aber dank dem Magen-Bypass alleine hätte ich es nicht geschafft. Wie lange hat das gedauert? 10 Kilo zugenommen, 10 Kilo abgenommen, 20 Kilo. Ja, genau. Wie lange hat das gedauert? Vom Magen-Bypass, bis du dann auf 80 Kilo warst? Das war innerhalb von 6 Monaten. Okay, immerhin. Ich halte jetzt mein Gewicht seit über einem Jahr. Ja. Ich bin also noch nicht so lang operiert. Ja. Aber mein Problem ist, dass ich, umso mehr ich abgenommen habe, umso mehr habe ich Selbstbewusstsein bekommen. Wieder. Mhm. Wiederbekommen. Wie lange warst du eigentlich vorher so mollig gewesen? Seit 2001, seit der letzten Schwangerschaft von meiner Tochter. Ah, und wie lange kennst du den Jörg schon? Seit 18 Jahren. Ah ja, okay. Dann hat er dich aber so akzeptiert, wie du... Nein. Der hat mich ja schlank kennengelernt. Ach so. Ja, das auch noch, ne? Mhm. Nein, der hat mich schlank kennengelernt. Ich habe dann aber wirklich peu à peu... Ich muss aber dazu sagen, ich war früher auch, bevor ich ihn kennengelernt habe, auch dick. Aber er hat dich dann eben so richtig dick auch... Der hat mich zu meiner besten Phase kennengelernt, wo ich schlank war. Ja, okay, aber hinterher hat er dich auch akzeptiert. Ja, mehr oder weniger. Weil wir haben immer Spaß gehabt, wir sind immer zusammen rausgegangen. Ich habe eine große Knappe, hört man vielleicht heute noch. Ein bisschen. Nein, aber das Problem ist, umso mehr ich zugenommen habe, umso mehr habe ich mich zurückgehalten. Also ich wollte noch nicht mal mit meinem Mann noch zu seiner Familie oder sonst wohin gehen, gar nicht mehr. Ich habe mich richtig zurückgehalten. Auch nicht mehr so rausgegangen in Kneipen oder ja, so? Ja, Kneipen, ja, wenn du den Arsch voll hast, dann geht das ja, ne? Mhm. So, und jetzt... Ja, aber man kann sich ja nicht jeden Tag besaufen. Nee, ist klar. Man hat ja ein Familienleben, ne? So, ja, das ist so. So, und jetzt wächst das Selbstbewusstsein wieder seit einem Jahr. Oh, das ist sowas von gewachsen, du hast gar keine Ahnung. Was heißt das, das Selbstbewusstsein? Was resultiert aus dem gewachsenen Selbstbewusstsein? Nein, das Problem ist ja, heute gehe ich unheimlich gerne raus, mehr sogar als mein Mann. Ja. Das ist wirklich so. Nur die mich früher hier, weißt du, es hieß immer, ja, du bist ja super, ich finde dich klasse als Kumpel, aber nur als Kumpel, aber du bist mir zu fett. So, und heute sehe ich dieselben Leute wieder und auf einmal werde ich interessant für die. Ach so, die machen dich an sogar. Die machen mich an. Die flirten mit dir. Keine Ahnung, ey. Ja. So, du hast den Jörg zu Hause sitzen. Bist du standhaft? Ja, der sitzt ja neben mir, der hört ja zu. Ja, das weiß ich. Ich frage grundsätzlich, ob du standhaft bist und dem Flirten irgendwann dann... Eben nicht. Das heißt, du gehst dem Jörg fremd? Ja. Mensch. Ja. Ist mir das passiert. Aber nicht, pass auf, nicht mit Absicht. Nee, natürlich nicht. Es ist einfach so natürlich. Mal passiert. So ja. 1, 2, 3, 4 Mal. Weißt du, passiert. Moment mal. 1, 2, 3, 4 Mal. Wie viel sind's in der Tat gewesen? Komm, unter uns beiden Betschwestern, wie viel Mal? Ja, ein paar Mal. Mit dem einen oder anderen auch mehrmals. Also kommen wir leicht auf die Zahl 10. Pass auf, jetzt muss ich dir aber dazu sagen, als ich so dick war, so, also mein Höchstgewicht hatte, ne? Ja. Da war ich mit meinem Mann im Urlaub, ne? Mhm. Auf Djerba. Ja. Was mäht der? Da geht der zu den Zimmernachbarin hier, wirklich hier, ich sag dir, klasse Figur, ich fand die Frau auch klasse, wenn ich nicht lesbisch wäre, ich hätte sie direkt genommen, ne? Wirklich. Silikontitten, klasse, und was macht der? Er vögelt die. Nein. Doch. Das heißt, er ist dir auch fremd gegangen vorher. Ja, aber das war zu meiner Höchstglanzzeit. Wie oft ist er dir denn fremd gegangen? Nein, er ist mir da fremd gegangen. Ja, einmal. Ja, aber ich habe es erst ein Jahr später hier von meinen Nachbarn unter mir, von den Polen erfahren. Sag mal, Sabine, jetzt, wir können ja ganz offen reden. Wenn du 80 Kilo abgenommen hast von 150 Kilo, dann hast du doch auch noch eine ganze Menge Hautlappen da hängen, oder? Ja, das ist ja jetzt schon wieder das nächste Problem. Ich habe heute die Ablehnung von der Krankenkasse gekriegt, ne, dass sie die Bauchdeckenstraffung nicht übernehmen. Aber ich mache jetzt Widerspruch. So, und trotz der Hautlappen wollen die anderen Kerle dich haben. Ja, ist das aber ja nicht. Wirklich, jetzt ohne Scheiße. Ich habe mit den Beinen keine Probleme, ich habe mit den Armen keine Probleme und die Brust, ja gut, ich bin also über 40, mein Gott, da können die Brüste ein bisschen hängen, aber scheiße, ja. Ja, aber am Bauch hängt es doch. Leben. Aber am Bauch hängt. Und trotzdem wollen die Jungs dich haben. Ach, du hast gar keine Ahnung, was die mich haben wollen, weil ich habe eine Ausstrahlung, ich lache, ich habe geile Zähne. Sabine, jetzt muss ich mal, wir reden gleich weiter, gib mir mal bitte den Jörg. Ja. Hallo. Hallo Jörg, da hast du aber eine Granate als Freundin. Als Partnerin. Ja, das ist nie langweilig. So, jetzt gleich mal zur Sache. Sie ist hier mindestens 10 Mal schon fremdgegangen. Wie findest du das denn? Wie ich deinem Redakteur schon gesagt habe, sie ist ein eigener Mensch. Ja. Und ich finde... Ich finde es nicht toll. Aber? Ich komme da seltsamer drauf. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich zuerst fremdgegangen bin. Nach 13 Jahren bin ich bin das erste Mal fremdgegangen. Aber du bist nur einmal fremdgegangen? Nein, ich bin zweimal. Ich bin zweimal fremdgegangen. Okay, aber sie hat ja jetzt schon richtig aber aufgeholt. Das erste Mal bin ich bin grundsätzlich deswegen fremdgegangen, nicht weil sie mir als Frau nicht gefallen hat, sondern weil das Ganze... drumherum nicht mehr gepasst hat. Ich war unzufrieden mit meinem Leben. Ich war unzufrieden mit meiner Frau. Aber nicht nur wegen der Körperfülle. Weswegen warst du sonst... Warum warst du sonst mit ihr unzufrieden? Weil sie an meinem Leben nicht mehr teilgenommen hat. Ach so. Ich habe Familienfeste allein wahrgenommen. Ich habe meine Tochter mitgenommen, habe Ausreden gesucht... Ach so, verstehe. Aber sie hat's ja gerade, erklärt, warum. Entschuldigen. Ja, aber sie hat's ja auch gerade erklärt, warum, weil sie sich geschämt hat, ne? Wegen der. Natürlich, aber das mach mal über Jahre mit. Ja, verstehe. So, höre ich daraus, dass du in gewisser Weise ihr das verzeihst, dass sie das macht? Nö, ich verzeihe es. Pass auf, ich verzeihe es ihr aus dem Grund, weil ich weiß, wie schnell es passieren kann. Naja, okay. Ja, gut, und jetzt ist es mal so 10 Mal ungefähr Pi mal Daumen passiert. Ja. Ist es denn jetzt auch gut oder wirst du es ihr weiter verzeihen? Nein, ich habe damit kein Problem. Okay, also. Wir sind ja nicht, dass wir hier eine offene Beziehung führen. Nein, ich bin sogar eifersüchtig, er auch. Aber weißt du, ich will eigentlich damit nur klar machen. Es passieren Fehler im Leben, auch in einer Beziehung. Ja. Und man soll nicht direkt die Flinte ins Korn schmeißen. Sehe ich genauso. Fremd. Sabine, geh mal ein bisschen näher ans Telefon nochmal. Ich will dir einfach nur klar machen. Ja, oder den Zuhörern. Ja. Man muss nicht, wenn man einmal dem Partner fremd geht oder auch vielleicht ein paar Mal, die Flinte ins Korn schmeißen. Nein, wir kommen heute besser damit klar als denn je. Und okay, nun könnte man... Keine offene Beziehung. Sabine, nun könnte man ja sagen, okay, er hat ein paar Fehltritte gemacht. Ja. Wir wollen jetzt nicht kleinkrämerisch das auflisten, wie viel überhaupt mal der... So, du hast ein paar Mal daneben getreten. Ist es jetzt auch gut? Ich denke. Doch, es ist wirklich... Ich denke. Also, so denke, ganz sicher ist sie sich meine nicht. Frau abgöttisch. Ja, also da, die Liebe hat das nicht beschädigt. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Nein, das hat, nein, im Gegenteil. Es hat uns, es hat gestärkt. Ach so, dieses Fremdgehen. Wir sind gefestigter denn je. Ah. Wie kommt das da? Wie kommt das? Es mag paradox klingen, ja, ist aber so. Kannst du es mal erklären, warum das Fremdgehen die Beziehung gestärkt hat? Ich kann es dir nicht erklären. Ich würde es dir gerne erklären. Aber es ist einfach so. Vielleicht, es liegt auch, pass auf, man weiß, was man hat, man weiß nicht, was man kriegt. Ja, okay. Das ist natürlich eine gute. Guter Spruch. Und es ist ein Spruch, ist aber durchaus auch eine Tatsache. Durchaus. Und wir zwei, wir haben erlebt, was man nicht verpassen sollte. Wir waren sogar schon in der Ausstellungszelle, weil wir uns so nachts gestritten haben. Also Jörg, dir erstmal vielen Dank. Dann würde ich jetzt gerne nochmal die Sabine richtig ans Telefon bekommen. Ja. Ich kann das ja insofern auch nachvollziehen, dass das für dich auch wie so ein Rausch ist, dass die plötzlich alle auf dich abfahren, die Männer, ja, die dich früher vielleicht gar nicht angeguckt haben. Genau so sieht es aus. Und ich bin das auch gar nicht mehr gewöhnt. Ja, das genießt man dann ja auch. Da, oh, das genießt du total. Zum Beispiel am Mittwoch war ich schon wieder weg gewesen. Ich gehe ja schon mal die Post wegbringen und komme dann nicht wieder, ne? Ja, okay. Wie, du gehst die Post wegbringen und kommst nicht wieder? Ja, kann schon mal passieren. Ach so, weil dann irgendwie ein Picheln gehst, oder wie? Na, ja, dann verlaufe ich mich auch schon mal. Ich habe mich auch Heiligabend verlaufen. Ich verstehe, so kann man es auch nennen. Ja, habe ich einen ganzen Kasten Bier zum Rückberg geschleppt. Okay, ja, und dann? Was ist? Ich sag, und dann ist es passiert mit irgendjemandem. Nein, ich will damit nur sagen, ich habe so eine Lebensfreude mittlerweile entwickelt. Ich will immer nur noch unterwegs sein. Auch gestern habe ich noch zu meinem Mann gesagt, komm, lass uns ein bisschen laufen gehen, lass uns laufen gehen, egal wohin, scheiße, ja. Aber ihr könntet das doch noch lockerer gestalten, Sabine, indem ihr wirklich sagt, wir haben irgendwie ein bisschen eine offene Beziehung jetzt. Nein, haben wir eben gar nicht. Ich bin sogar total eifersüchtig. Okay. Und er auch. Aber wir machen das jetzt. Denk ich mal. Ich meine, ich weiß nicht, was die Zukunft sagt. Ja, das glaubt uns keiner. Vielleicht, Sabine, glaubt hast du... Glaubt uns keiner. Du hast gar keine Ahnung, wie geil. Weißt du, dass mein Mann ist mein bester Kumpel. Wir sind... Ich liebe den über alles. Ich schwöre es dir. Vielleicht hast du dich auch bald ausgetobt. Ich denke, ich habe mich ausgetobt. Weil alle, die ich hatte, die konnten gar nichts. Ey, weil, weißt du was? Der Beste und der Geilste ist mein Mann. Ja, Mensch, was gibt's Besseres zu sagen? Das ist das Bomben-Kompliment für den Jörg. Aber ich denke, für ihn bin ich es auch, oder? Ja, ich glaube, ihr beiden seid ein gutes Team, ne? Nee, wir sind bekloppt. Das sowieso, genau das Aber Thema. Aber weißt du was? Ich liebe diesen Mann und er liebt mich. Und weißt du was? Wir werden zusammen in einen Sarg gehen, ich schwöre es dir. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, euch kennengelernt zu haben, Sabine. Ich auch, Schatz. Schönen Gruß an Jörg nochmal und alles Gute. Ich liebe dich. Hau rein, tschö. Ich habe immerzu gerade so einen Flash gehabt, die Jüngeren kennen sie nicht mehr, aber die älteren Zuschauer und Zuhörer kennen Trude Herr. Es klang wie Trude Herr. Es klang wie Trude Herr. Das war die Auferstehung von Trude Herr. 1:28. Ich erzähle euch ein bisschen was von unserem Thema nächste Woche. Nächste Woche ist natürlich auch wieder Themennacht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und da heißt das Thema, das hat mir das Leben gerettet. Und ich möchte sehr gerne nächste Woche mit Leuten sprechen, die schon mal in großer Lebensgefahr waren und dann gerettet wurden. Gerettet wurden zum Beispiel durch eine Organspende, vielleicht durch einen mutigen Menschen in einer brenzligen Situation, durch eine spezielle Heilmethode, durch einen Arzt. Vielleicht hat euch aber auch der Glaube an Gott das Leben gerettet. Oder vielleicht hat euch jemand von der Selbsttötung abgehalten und euch so das Leben gerettet. Und natürlich möchte ich auch sehr gerne mit Lebensrettern sprechen. Also Lebensretter und Lebensrettung, das ist das Thema nächste Woche. Das hat mir das Leben gerettet. In der Nacht von Mittwoch, Donnerstag gerne, könnt ihr schon euch per Mail anmelden. Jetzt geht's weiter mit der Freien Themen nach heute am Freitag. Und hier ist Bernd und Bernd ist 72. Hallo Bernd. Ja, guten Abend an alle. Auch an den Hintergrund, sehr nette Leute. Sehr freundlich. Hallo Bernd, weswegen rufst du an? Ja, du hast gestern gesagt, zu Beginn der Sendung, es wundert mich, dass keiner wegen Dschungelcamp angerufen hat. Genau, habe ich gesagt. Und dazu muss ich sagen, es erstaunt mich sehr, dass dich das überhaupt interessiert, diese Sendung. Ich finde die ganz schrecklich. Ehrlich, findest du ganz schrecklich? Warum? Ich hab es mir heute angetan, ein paar Mal reinzuzappen. Und dann habe ich mir ein paar Notizen gemacht. David sprach da ganz dummes Zeug über schlaue Pflanzen. Ja. mit einem fürchterlichen Gezappel. Ja. Dann dummes Palaver über das Essen, was sie da kriegten. Mhm. Über das mickrige Essen. Ja. Dann, ja, also uninteressante Gespräche überhaupt. Ja. Dann die Moderatorin finde ich ganz albern. Die Sonja? Und außerdem von der Drehtechnik her Längen ohne Längen. Längen über Längen. Längen über Längen. Ja, und das ist das, was ich mir heute so notiert habe. Wie gesagt, also länger als eine halbe Stunde konnte ich da nicht zugucken. Ja, also ich glaube, wenn, dann muss man von Anfang an dabei sein, um... Nee, das auch nicht. Nee. Und ich möchte noch dazu sagen, also in meinem engeren Umkreis, und die Leute sind ehrlich, da guckt keiner das, ist genau meiner Meinung. Das Verrückte ist nur, Bernd, dass diese Sendung, obwohl sie abends spät kommt, eine irre Einschaltquote hat auf Wetten-Das-Niveau. Wetten-Das zur besten Zeit damals. Ja, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Ja. Also ich muss sagen, ich schaue das auch, mich unterhält das. Für mich ist das sehr gute Unterhaltung und ich habe meinen Spaß dabei. Ich nehme das nicht sehr ernst, aber es ist einfach so ein Spaß-Ding. Es kommt ja noch etwas hinzu, Entschuldigung, das habe ich unterbrochen. Es kommt noch etwas hinzu. Das ist ja alles Plastik. Der Urwald da ist Plastik irgendwie angelegt. Dann die Sachen, die sie da bestehen müssen, da wurden die auch in so eine Höhle reingelockt und dann kam auf einmal da Dreck aus der Wand und so. Alles von Menschen gemacht. Darüber könnte ich mich auch, wenn ich da beteiligt wäre, ich würde da nie hingehen, wenn ich da beteiligt wäre, könnte ich mich darüber gar nicht aufregen. Weil ich ja weiß, das ist alles von Menschen gemacht. Ja, das ist natürlich alles, das ist kein echter Urwald, das ist so ein Waldareal, aber die Spiele sind absolut echt, davon gehe ich aus. Und die Gespräche sind echt, das ist nicht inszeniert. Aber ich bin nicht der Pressesprecher von RTL hier, um das klarzustellen. Ich glaube, da kann man gar nicht drüber streiten. Wenn man es blöd findet, dann findet man das blöd Ende der Debatte. Ja, ne? Ja. Gut, also ja. Du findest es richtig, dass wir hier gar nicht drüber reden. Und dann wollen wir es auch dabei belassen. Nee, das ist mir egal. Ich war nur sehr überrascht und bin auch heute noch überrascht. Ich habe mir mal die Eigenschaften aufgeschrieben, die ich in Verbindung mit dir sagen möchte. Ich finde dich einfühlsam, Lebenserfahrung, intelligent und nachdenklich. Und das passt nicht dazu, dass du dir den Dschungelcamp anguckst. Ach, so ein bisschen Trash kann nicht schaden. Naja, gut. Zur Entspannung. Naja. Bernd, danke dir. Die Geschmäcker sind verschieden. Ja, genau. Alles Gute. Gute Nacht. Schönes Wochenende. Tschüss. Danke. Ciao. Ein engagierter Bernd. Und hier ist Ronny. Ronny ist 51. Guten Morgen, Ronny. Hallo, Domian. Morgen erstmal. Ja, guten Morgen, Ronny. Um was geht's bei dir? Ich weiß, dass es dich überhaupt gibt. Ich habe es letztens erfahren, 20 Jahre schon. Oh, das ist aber ganz schlechte Leitung. Ganz schlechte Leitung. Hörst du mich jetzt? Jetzt geht's schon besser. Was machst du da? Weswegen ist das so schlecht? Ja, ich habe den Fernseherton aus und habe jetzt auf Freisprecheinrichtung gemacht. Das ist besser. Jetzt klingt's ein bisschen besser. Ja, fangen wir mal von vorne an. Hallo, Ronny. Erstmal danke, dass es dich gibt. Das ist irgendwie eine Institution und 20 Jahre habe ich erfahren. Ja, genau. Habe ich aber ein bisschen verpennt. Also so oft habe ich dich noch nicht gesehen. Aber was ich sagen muss, du hast auf jeden Fall drauf, die Leute in Frieden zu behandeln. Also was der Vorgänger gerade zu dir sagte, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Was ich dann vorhin in Thailand gehört habe, du bist völlig souverän und ruhig bei so einen Sachen. Also da, wo einem eigentlich die Hutschnur platzt, da bist du völlig souverän. Vielen Dank. Frag nur, wie du das machst. Was ist dein Thema, Ronny? Weswegen rufst du an? Mein Thema? Naja, das hat eigentlich letztens zu tun gehabt mit der köpflichen Liebe. Mhm. War ein voll kurioses Ding. War mit Freunden unterwegs. Komm über den Kudamm und da ist so dieses Hotel am Zoo. Geht da so ein Mädchen vor diesen Schaukästen, wo da so Schmuck oder ähnliche Sachen angeboten werden. Und dachte ich mir, naja, gehe ich hin und spreche sie an. Also jetzt hier nicht plump oder so, ganz normal. Warst du davon ausgegangen, dass das eine Prostituierte ist? Ich, da war überhaupt nicht dran zu denken. Nein. weil die auch ganz normal angezogen war und dann halt vor diesem Hotel und eigentlich dann nur nicht unbedingt jetzt der offizielle Strich oder sowas, ne? Aber du hast ja angesprochen. Ja, ja. Also eigentlich so ganz normal mit dir geredet. Mhm. Dann sind wir reingegangen, haben da einen Kaffee getrunken und dann hat sie mir offeriert, dass sie das professionell macht. Oh. Und da warst du wirklich erstaunt? Ja, habe ich dir auch gleich gesagt, dass ich also damit überhaupt nicht gerechnet habe. Mhm. Ja, kurz Rede, den Konzert muss ich bestechen, weil das ist ja denn offensichtlich, ne? Ich habe nicht verstanden, was musstest du bestechen? Naja, die wollen dann irgendwie so Backschisch haben, also so Trinkgeld haben, dass man mit jemandem professionell aufs Zimmer geht oder dass er sich ein Zimmer da nimmt und so. In dem Hotel? Ja, ja, das war ja auch Nacht. Okay, ja. Und dann habe ich das Zimmer dann gemietet, war mit ihr dann da drin und das war eine ganze Nacht, obwohl eigentlich nur Stunden. Ach so, da hast du die Gelegenheit dann gleich beim Schopfe gefasst, wo du dachtest, ach, guck mal, ist eine Prostituierte, ja, dann bleibe ich auch gleich mal bei dir. Ja, aber genau. du wolltest die eigentlich nur so als Frau mal ansprechen. Ja. Okay, gut, dann das so geht, ja. Ja, die Leitung ist wirklich sehr schlecht, deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich ständig nachfragen. Du bist dann mit dieser Frau auf das Zimmer gegangen. Richtig? Und dann? Und blieb auch die ganze Nacht mit ihr in Verbindung, also mit Kuscheln und allem möglichen eindeutig. Die ganze Nacht? Und wie viel hast du bezahlt für die ganze Nacht? Also sie persönlich 400 Mark, das war in den 80ern, 400 Mark. Und dann das Hotelzimmer, glaube ich, war auch irgendwie so um die 200 oder so. Mhm. Also ich habe halt 2 Euro Steck ausgestellt. Jeder war ja gedeckt auf 300, ne? Das war ja damals so. Ja. Und dann, also das war... Kurioses Ding, auf jeden Fall. Ich habe es nicht drauf angelegt und das hat so entstanden. War das dein einziger Besuch bei einer Prostituiertin in deinem Leben? Ja. Ja, wirklich? Ja. Danach, das ist ja nun schon sehr lange her, da warst du ein junger Kerl damals. Naja, ich habe danach Beziehungen gehabt und eine ganze Weile nicht mehr, weil ich irgendwie der einen Beziehung dahinter hergekauert habe. Ja. Dann irgendwie nicht mehr funktioniert hat irgendwann nach 7 Jahren. Aber das ist ja interessant. Einmal durch Zufall an eine Prostituierte geraten, dann gleich zugeschlagen, dann wiederum die ganze Nacht mit der verbracht, ordentlich Geld hingelegt, das war ja viel Geld damals. Ja, 100 Mark, also andere wollen das für eine Stunde haben. Und ich meine, das hat sich herausgestellt, dass es ja eine edle Dame war in diesem... Nee, du hast, was habe ich gerade, 400 Mark hast du gesagt? 400 Mark, richtig. Bitte, und? Und 200 ungefähr hat das Zimmer gekostet. Ja, siehste, das ist ja nur sehr viel Geld für einen jungen Kerl. Das ist nur sehr viel Geld, was du damals da bezahlt hast. Ja, nee, naja, ich hatte schon einen guten Job und das war ja. Das war schon gedeckt alles. Gut, eine gute Erfahrung, oder? Ja, kann ich eben nur empfehlen, dass also ich war auch ungefähr 20. Ja. Man muss es nicht immer drauf anlegen, man soll den... Ja, wir wollen hier mal keine Werbung für Prostitution machen. Das ist für dich damals gut gelaufen und belassen wir es dabei, ne? Ja, klar. Gut, Ronny, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Erlebnis gehabt oder keine Ahnung, weißt du. Ja, alles Gute. Tschüss. Ja, ganz kurze Frage. Ja. Ich habe gehört, du willst aufhören? Ende des Jahres, ja. Ende des Jahres. Ich kann mal nicht umstimmen oder so, ne? Nee, das ist jetzt entschieden, klar entschieden. Hast du Nachfolger, die du irgendwie einarbeitest da in dir? Also ich meine, ich weiß, geht eigentlich gar nicht, ne? Bist du interessiert? Ja, eigentlich schon. Aber ich kann niemals jetzt dich ersetzen, auf keinen Fall. Ich glaube, das gibt gar keinen, der dich ersetzen könnte. Ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, es gibt noch keine klare Entscheidung von den Direktionen, ob es einen Nachfolger gibt. Da kann ich nichts zu sagen. Das entscheidet der WDR. Das wäre das schade, wenn ich so das mitbekommen habe, wie du mit den Menschen umgehst. Und ich glaube, viele Menschen rufen bei dir an, um von dir irgendwie einen Lebensrat zu bekommen. Oder ich meine, du gehst da selbst mit Leuten gut um, die wirklich bescheuert sind im Kopf, die da anrufen, nur sich zu profilieren oder bösere Dinge abzulassen, ne? Naja, jetzt bin ich ja erstmal noch bis zum Dezember hier und das ist noch eine sehr lange Zeit. Ja, naja. Lieber Ronny, jetzt machen wir Schluss. Irgendwann mal, beziehungsweise du hast ja meine Nummer, du könntest ja auch irgendwann mal anrufen, oder? Ich rufe dich mal an, wenn ich mal ein bisschen Luft habe, rufe ich mal rüber nach. Alles klar. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Und okay. Tschüss, Ronny, ciao. Okay, ciao. So, jetzt hoffe ich sehr, dass wir jetzt eine bessere Leitung haben. Das ist immer so anstrengend. Wer ist das jetzt? Julia? Julia. Julia, Entschuldigung. Julia, Julia. Julia, Julia. Julia, 25. Ja, hallo. Ja, schön, dich zu hören, hallo. Schön, dich zu hören und ich höre dich sogar sehr gut. Ja, das ist prima. Julia, was geht's? Mein Thema ist folgendes. Also ich habe vor 48 Tagen aufgehört, Drogen zu nehmen. Und Moment, vor 48 Jahren aufgehört, Drogen zu nehmen? Ja, auch gehört. Vor 48 Tagen. Also du bist seit 48 Tagen trocken sozusagen. Ja, also trocken, es war jetzt kein Alkohol, es war halt Kokain und Gras. Ah, und, Kokain. Wie viel Kokain hast du konsumiert? So 2 bis 3 Mal die Woche und Gras täglich. Und über welchen Zeitraum hast du das gemacht? Kokain so ein halbes Jahr, davor war es Ecstasy und Gras so 2 Jahre täglich ungefähr. Okay, da warst du ja schon ganz schön bedient. War ich schon, ja, ganz gut dabei auf jeden Fall. Und, hast du es von heute auf morgen aufgehört? Ja, ich habe einen Absturz erlebt irgendwie und bin dann nach Hause gefahren und habe alles meiner Mama erzählt. Und jetzt bin ich natürlich unter relativer Kontrolle, würde ich sagen. Muss da auch einen Drogentest machen. Und ja. Eine Frage noch, was war das für ein Absturz, den du erlebt hast? Also das war gar nicht so, dass ich irgendwie jetzt super den Blackout hatte oder so. Ich hatte schon schlimmere Drogenabstürze als den, aber habe mich ziemlich mit einer Freundin gestritten wegen der Drogen und habe mich am nächsten Tag irgendwie so selbst geschämt, weil ich gemerkt habe, dass ich halt total viele Leute in meinem Umfeld angelogen habe, was meinen Drogenkonsum anging. Und ja, einfach gedacht, dass es so nicht mehr weitergeht, weil ich auch gemerkt habe, dass ich total die Kontrolle verliere, vor allem über Kokain halt. Ja, wer wusste denn überhaupt, dass du konsumierst? Ja, so ungefähr wussten es alle, sogar auch meine Mutter. Also ich war da immer relativ ehrlich, habe es aber so verkauft, als hätte ich halt alles unter Kontrolle. Und hatte es halt nicht, also habe halt heimlich total viel gemacht. Also auch in der Zeit, in der ich meine Examensarbeit zum Beispiel geschrieben habe, in der Bibliothek habe ich dann konsumiert oder keine Ahnung, vorm Arbeiten, nach dem Aufstehen. Und das habe ich natürlich niemandem erzählt. So. Verstehe. Ja. So, das ist dir dann gelungen, von heute auf morgen aufzuhören? Ja, mehr oder weniger. Also schon, klar, ich habe nichts mehr gemacht, aber ich merke halt, mit der Zeit gerade fällt es mir extrem schwer. Also vor allem Koks vermisse ich sehr, muss ich sagen. Und habe halt auch noch einen Freund, der das weitermacht. Und ich damit ja auch dann zusätzlich noch in Kontakt bin jetzt die ganze Zeit. Hast du denn vorher mit ihm immer zusammen schön Näschen gezogen? Ja. Ja, also war das ein Teil eurer Beziehung, dass ihr die Drogen genommen habt? Ja, also auch überwiegend. Wir haben uns, glaube ich, in der Zeit, keine Ahnung, 3 Mal getroffen, ohne zu kiffen oder zu koksen oder zu saufen. Ach so. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Ja, offiziell erst seit einem Monat, aber das läuft schon seit 8 Monaten jetzt. Und in diesen 7 Monaten vorher war es halt immer nur so eine Drogenbeziehung eigentlich. Verstehe. Ja. Ihr wohnt zusammen? Nee. Nee, wir wohnen nicht zusammen. So, das stelle ich mir jetzt krass vor. Du hast einen Freund, der konsumiert der so viel, wie du früher konsumiert hast? Ja, er hat jetzt diesen Monat ausgesetzt, aber ich weiß, dass er halt ab nächsten Monat wieder anfangen wird und er kifft halt auch jetzt gerade noch weiter. Und mir ist halt jetzt am Montag zum Beispiel, haben wir das erste Mal wieder zusammengekifft und das war ziemlich hart für mich, weil ich dann ja auch eingeknickt bin und ich merke halt, dass ich nicht weiß, ob ich das auf Dauer schaffe, wenn ich weiß, dass er es weitermacht, ob ich dann so stark bin und sage, nee, ich mach's trotzdem nicht, weil ich spüre, dass ich dieses Verlangen einfach ultra habe. Dass du jetzt mit ihm wieder gekifft hast, ist ein Rückfall, finde ich. Ja, absolut. Ne? Ja, wenn du das für dich entschieden hast, rauszugehen aus den Sachen, was sicherlich eine gute Entscheidung ist, ist das ein Rückschritt. Animiert er dich denn auch dazu? Bietet er es dir an? Ja, schon. Also ich muss mich vor ihm... Also das Problem ist halt, ich habe ein bisschen viel angefangen zu trinken in der letzten Zeit, um das, glaube ich, auch ein bisschen auszugleichen. So, ich glaube, ich brauche so ein bisschen Rausch in meinem Leben. Und er versteht das halt nicht. Er sagt, ja, mit Alkohol, da kommst du ja gar nicht drauf klar. Warum kiffst du denn nicht wieder? Und kiffen war doch viel besser. Und kann das halt nicht verstehen, dass ich das jetzt so plötzlich von jetzt auf gleich aufgehört habe, weil es ja, wie gesagt, auch ein existenzieller Teil unserer Beziehung war, die wir hatten. Wir haben uns, wenn wir uns gesehen haben, immer zusammen gekifft, also Koks. Ist das ja mit dem Koks, das ist ja keine billige Angelegenheit. Wie hast du das, wie finanziert er das? Wie hast du es finanziert? Ich konnte es immer ganz gut finanzieren. Ich habe jetzt auch nie irgendwas Schlimmes dadurch, also ich habe keinen Job verloren oder so oder auch nicht mein Studium und habe einen neuen Job bekommen. Also ich gehe Kellnern und da verdiene ich schon relativ gut und konnte mir das tatsächlich auch leisten. Mein Konsum war jetzt auch nicht so extrem hoch. Bei ihm ist es allerdings schon so, dass er auch anfängt, Schulden zu machen. Aha. Und macht er beruflich? Nichts auch. Also was heißt nichts? Er geht halt auch Kellnern. Wir haben uns da auch kennengelernt. Ja, studiert er denn noch? Ja, offiziell schon, aber nur offiziell. Ja. Mhm. Ja. Schwierig, finde ich wirklich schwierig, Julia. Ja, ich finde die Entscheidung gut, wenn du sagst, radikal, jetzt ist Schluss. Ich kann mir auch vorstellen, dass das schwierig ist, dass man da Kämpfe aussteht. Dann muss man auch hart sich selbst gegenüber bleiben. Und es klingt ja fast so, als würde sich diese Beziehung, die ihr habt, größtenteils über die Rauschmittel definiert haben. Ja, da habe ich auch Angst vor. Also weil wir uns, seitdem ich diesen Entschluss halt getroffen habe, vorher haben wir uns, glaube ich, 4-5 Mal die Woche gesehen und jetzt auch plötzlich nur noch einmal die Woche. Mhm. Und ich glaube auch, dass das stark damit zusammenhängt, dass er halt dann auch was konsumiert, wenn ich halt nicht da bin. Und das fällt mir schon extrem auf. Magst du denn mit ihm zusammen sein, wenn er etwas konsumiert hat? Eben nicht. Das ist das Verrückte. Mhm. Also er hat mich auch die Zeit davor extrem genervt. Also ich mag ihn erst so richtig, seitdem wir uns auch mal drogenfrei treffen, muss ich sagen. Und binde mich jetzt auch total emotional gerade da dran. Und ja, aber ich weiß halt, dass er es weitermacht und ich dadurch total in Versuchung komme. Habe ich ein ganz schlechtes Gefühl für die Perspektive eurer Beziehung, Julia? Ja, schade. Ja, wirklich. Also es sei denn, er entscheidet sich auch für deinen Weg. Ich glaube, anders geht's gar nicht. Ich glaube kaum, dass das kompatibel ist miteinander. Dich nervt es, wenn er drauf ist. Ja. Die Gefahr ist, dass er dich mit reinzieht. Zwei wichtige Komponenten. Und ihn wahrscheinlich wird es auch langweilen, mit dir zusammen zu sein, wenn du nichts nimmst. Das habe ich auch. Also das passt hinten und vorne nicht. Ich kann dir nur wirklich raten. Ich find's toll, dass du es machst und zieh's weiter durch. Lass dich nicht zurückhauen wieder. Du hast es ja bisher noch einigermaßen ganz gut hinbekommen. Du hast keine Schulden gemacht, du hast deine Sachen durchgezogen. Studium, bist du fertig mit dem Studium, ganz? Im Juni bin ich fertig. Okay. Das heißt, es ist alles auch gut gegangen. Mhm. Dann buchen wir es ab als Erfahrung deines Lebens und dann ist gut. Aber jetzt auch Strich drunter. Oder du redest mit ihm. Habe ich ja schon getan. Ja, ich merke schon. Ja, ich habe es schon gemerkt, dass er da gar nicht zugänglich ist. Ja, genau, gar nicht. Und ich habe halt auch, also das Gleiche, er versteht das halt auch nicht, wenn ich sage, ja, ich kam damit nicht klar, wenn du es tust, so, weil ich bin halt auch gleichzeitig neidisch auf das, was er tun kann. Also ich würde halt auch gerne wieder koksen. Ja, das ist natürlich, das britzelt ja und es macht neugierig. Deswegen ist es gar nicht so gut, so ganz nah an ihm dran zu sein. Übrigens, was genauso fatal ist, wenn du als Kompensation jetzt anfängst zu saufen. Weil. Also das geht auch nicht. Nein. Und aber 48 Tage ist noch nicht viel. Nee. Tage waren das, ne? Ja, Tage. Ja, das ist noch nicht viel. Das heißt, da würde ich an deiner Stelle jetzt wirklich mit eiserner Disziplin Abstand von jeglichen Drogen halten und auch wirklich Abstand von Alkohol halten. Sonst kommst du von einer Sucht in die andere, ne? Das bringt auch nichts. Ja, aber ohne alles komme ich auch irgendwie nicht klar. Doch, eine Weile müsstest du es schaffen. Beweise es dir, dass du es eine Weile schaffst. Dann bist du wirklich Herr deiner selbst. Dann kannst du irgendwann nochmal irgendwas machen. Aber jetzt für eine ganz, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr musst du dir erstmal beweisen, hier, ich kann auch ganz ohne. Ja, das ist das Problem. Ich weiß auch, dass das recht ist und dass du auch recht hast. Und in meinem Kopf ist das auch alles ganz klar. Nur dieses Verlangen ist halt unglaublich stark. Ist mir klar, verstehe ich. Macht es mir auch nicht leichter, durch das er es halt die ganze Zeit tut. Das ist der Punkt. Deswegen glaube ich, dass es gar nicht so gut ist, dass du mit ihm so eng zusammen bist. Ich glaube, wir haben alles gesagt, Julia. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Glück und dass du es schaffst, dass es gut geht. Ja, danke. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Ciao. Bis dann, tschüss. So, und hier ist Andreas. Andreas ist 59. Guten Morgen. Guten Morgen, Julian. Hallo Andreas. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Es geht um Folgendes. Am letzten Silvester ist mein linkes Auge zerstört worden. Nochmal, was ist da passiert? Zerstört worden, mein linkes Auge ist zerstört worden. Dein Auge ist zerstört worden? Ja. Was ist passiert? Naja, ich stand vorm Haus hier und mit einer Gruppe haben Silvester noch gefeiert, so 1:30 war das. Noch eine Flasche Bier in der Hand gehabt, kamen ein paar Jugendliche vorbei und haben gesagt, gut, ein gesundes neues Jahr, wie das so ist, es kommen immer Leute vorbei, gesundes neues Jahr, man wünscht zurück und so weiter und so fort. Und der eine dreht sich um und ich weiß nicht so hundertprozentig genau, was er gesagt hat, aber es klang so wie, Na, mal sehen, ob es für euch ein gesundes neues Jahr ist und schmeißt einen Knaller oder lässt einen Knaller fallen. So, und der Böller, der explodierte dann und da war dann Licht aus im linken Auge. Und der explodierte vor deinem Kopf oder? Nein, nicht vor meinem Auge, der 2 Meter weg. Und trotzdem ist das Auge geschädigt, ja, so? Komplett. Ach. Waren 20 Splitter in meinem Auge drin und. Das ja, Auge. Da kam die FMH, also schnelle medizinische Hilfe und. Naja, es war ein bisschen hektik und. Das ich habe dann 12 Tage in der Uniklinik gelegen. Mhm. Das Auge wurde notdürftig, also nicht notdürftig, es wurde rekonstruiert. Weil es sah ja nicht mehr aus wie ein Auge. Ja, es wurde rekonstruiert, aber du kannst nicht gucken. Nee, ja, ich sehe noch was so schematisch. So als würdest du durch ein Milchglas durchgucken. So, also ich sehe Bewegung zum Beispiel. Und ich kann auch manche Sachen im Raum erkennen. Also wenn jetzt ich sehe den Raum und wenn sich da jemand bewegt, dann weiß ich, da ist da jemand. Verstehe. Besteht die Hoffnung, dass sich das noch wieder verbessert und stabilisiert? Nein. Du wirst also quasi auf diesem Auge für immer eine schwere Behinderung haben, so kann man sagen. Ja. Das ist ja, es ist unglaublich gefährlich. Ich weiß, es ist krass. Ich habe auch geheult wie ein Schlosshund, muss ich wirklich sagen. Weil man kommt aus einer Silvesterparty. Von einer Millisekunde ist man in einer völlig anderen Welt. Völlig. Du musst dir vorstellen, bist du bei einer Silvesterparty. Mhm. Und läufst dann früh morgens noch ein bisschen mit den Jungs rum, wie das so üblich ist. Ne? Mhm. Man hat noch eine Flasche Bier in der Hand und unterhält sich und dann macht es bumm. Mhm. Und dann kommt die SMH und du gehst. Sofort andere Welt. Sag mal, was war denn das für ein komischer Spruch von dem Typ? Der sagte, na, ob das so. Ich weiß es wirklich nicht. Es war so. Als hätte der es geahnt oder sogar beabsichtigt. Ja, ich habe ja mich geradeaus mit jemand anders unterhalten. Mhm. Du stehst früh morgens da. Du hattest gar keine Chance, irgendwie zurückzuweichen oder irgendwie Schutz zu suchen, gar nichts. Ich stand da, habe mich mit jemand anders unterhalten. Und wie das so ist, du kennst das bestimmt Silvester, morgen. Es kommen welche vorbei, gesundes neues Jahr. Ja, klar, ja. Automatismus, man wünscht gesundes neues Jahr. Wildfremden Menschen, sagt man das. Ja, genau. Mhm. Das wünscht man jedem. Mhm. Ja. So, und aber da war bei dem einen war ein Unterton drin, so ein bisschen aggressiver Unterton. Und da habe ich mich so ein bisschen nach rechts gedreht. Und habe so, da war irgendwas drin. Ich meine, da hätte irgend sowas gesagt wie, na mal sehen, ob es ein gesundes neues Jahr wird. Als hätte er es beabsichtigt. Jetzt kann ich nicht unterstellen. Nee, man weiß es nicht. Aber die anderen Leute, die Zeugen waren, haben die diesen Mann erkannt? Nein. Dieser Mann ist weg. Also der ist weg, der ist verschwunden. Der die haben dann auch ein Forum im Internet aufgesetzt, also ja, und bei uns im Kanal kein TV nennt sich das oder sowas. So, die haben dann danach noch ein Forum aufgesetzt, hat das alles reingestellt und so weiter und so fort. Wer hat ein Forum aufgesetzt? Meine Bekannten. Ach so, um denjenigen zu suchen, oder wie? Ja, erstmal um die Story zu erzählen, was geschehen ist, weil die waren selber schockiert. Für die war die Party auch vorbei. Natürlich. Also im Klartext, man hat diesen Typ nicht gefunden. Ich habe geblutet die Schweine. Also muss man vorstellen, das Auge blub und ist Gott sei Dank nicht ausgelaufen. Also ist alles noch easy. Also ich war heute gerade wieder bei der Augenärztin und muss am Dienstag wieder in der Augenklinik. Mhm. Und die konnte heute das erste Mal seit über 20 Tagen durchs Auge durchschauen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert bei der Augenärztin. Und die hat mir heute gesagt, dass der Sehnerv nicht getroffen ist. Deshalb sehe ich jetzt schematisch etwas. Das war ja auch verbunden mit starken Schmerzen sicherlich. Ja, hammerhart. Lass dir mal 20 Splitter aus dem Auge ziehen. Andreas, ich frage es nochmal. Der Typ ist nicht gefunden bis heute. Nein, der ist noch nicht. Es ist diffizil. Ich kann jetzt nicht sagen, der Name ist bekannt. Ach, der Name ist bekannt? Ja, aber ich kann nicht einfach sagen, der war's. Warum nicht, wenn der Name bekannt ist und Zeugen das gesehen haben? Nein, das muss die Kripo machen. Bitte? Aber ich wollte dir das mal jetzt für deine Leute, die dazuhören, und ich höre das öfter in deine Sendung. Ich wollte dir mal so nebenbei noch was anderes erklären, wie es einem gehen kann, wenn man schon so ein Leid erlitten hat. Mhm. So, okay. Es ging dann so. Ich habe dann irgendwann, weil die Verwandten und Bekannten, die haben dann immer gesagt, du musst die Kripo anrufen. Ja. So, am 1. Januar, klar, hatte ich mit meinem Auge zu tun, es war Feiertag, habe ich nicht angerufen. Ja. Am 2. Januar, 8.59 Uhr, habe ich bei der Kripo angerufen, habe gesagt, mein Augenlicht ist zerstört worden durch eine schwere Körperverletzung. Es kann ja auch sein, ich sag's mal eben zwischendurch, es kann ja auch sein, dass das ein Feuerwerkskörper war, der weit über einen normalen Feuerwerkskörper hinausgeht, dass der so etwas anrichten konnte. Das war ja kein normaler Knallkörper. Insofern trifft denjenigen... Das war kein normaler Knallkörper. So, insofern trifft denjenigen eine große Schuld. Aber erzähl weiter. Du hast die Kripo angerufen. Ja, und da haben die mir am Telefon gesagt, ja, Sie haben ein Vierteljahr Zeit und dann können Sie vorbeikommen und können uns die Story erzählen. Mhm. Gut, dachte ich mir, ups. Ja, ich hatte aber wirklich echt Probleme. Ich hatte Schmerzen im Auge und habe es mich erstmal zufrieden gegeben. Nächsten Tag wieder angerufen. Und übernächsten Tag wieder angerufen. Und im fünften Tag dann hat dann mein Kumpel angerufen, hat gesagt, jetzt das glaube ich nicht, was Sie sagen am Telefon, hat er angerufen und hat dann die Story erzählt in dem Kontext, wie ich habe hier einen Bekannten, der liegt im Krankenhaus und hat die und die Verletzung. Mhm. Und da sagt die Frau am Telefon, ja, da hat er gestern schon angerufen. Und ich habe dir gesagt, er hat ein Vierteljahr Zeit. Er hat gesagt, nee, nicht ein Vierteljahr, in zwei Stunden möchte ich die Polizei sehen. Mhm. Und? Weil es ja eine schwere Körperverletzung. Ja, also ist die Polizei sehr, sehr tranig da rangegangen. Ja. Aber warum? Entschuldigung. Ich möchte noch mal ganz kurz, weil das glaubst du mir nicht, was dann geschieht, was dann noch geschehen ist. Weil dann kamen nach zwei Stunden, kamen wirklich Polizisten ins Krankenhaus. Mhm. Haben erstmal an unsere Krankenzimmertür geklopft, die, hallo, hier ist die Polizei, richtig heftig. Mhm. Da die vier Mann, die mit mir im Zimmer waren, die sind aufgesprungen und haben gesagt, was ist denn hier? Mhm. So. Und dann kamen die rein, in voller Montur, und jo, wir wollen zu Ihnen, also zu mir. So, mich vernommen, alles klar. Die Professorin angezogen, den erstbehandelten Arzt angezogen und so weiter und so fort. Mhm. Die haben alle ihre Aussagen gemacht und so weiter und so fort. Drei Stunden später ruft mich ein Kollege an, ein ehemaliger Kollege, und sagt, Moment, dein Fall ist im Radio, schalt mal das und das Radio ein. So, das fasst es jetzt mal kurz, etwas kürzer zusammen, weil uns die Zeit gleich wegrannt. Ich will mal verstehen, worauf du hinaus willst. Na gut, okay. Also es war im Radio. Nächsten Tag war es in der Volkszeitung. Okay. Der Volkszeitung, in mehreren Zeitungen. Okay. Und Tag danach, und jetzt kommt der Hammer, standen bei mir vorm Haus welche von der Springerpresse. Mhm. Da rief mich ein Kumpel an und sagt, hier stehen welche von der Springerpresse. Möchtest du mit denen unterhalten? Ich sage, nein, möchte ich nicht. Ja, okay. So. Und dann haben die hier fotografiert, haben, das Blödsinn, ich weiß, müssen wir vorstellen, die haben meine Katze fotografiert. Okay. Sind mit dem Foto von der Katze in die Klinik reingekommen, in mein Krankenzimmer. Mhm. Und ich war Gott sei Dank nicht drin. Okay, das finde ich auch empörend. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Und dass die Boulevardpresse so grenzüberschreitend ist, ist wirklich ungeheuerlich. Was mich aber dennoch sehr interessiert, das hat großes Aufsehen erregt. Hast du Anzeige gegen diesen Mann erstattet? Ja, Kripo, Staatsanwalt, die ermitteln das. Weil mir hat eine Kriminalpolizistin hat mir erklärt, dann ein paar Tage später, hat gesagt, dieser Fall hat öffentliches Interesse. Also dann muss automatisch Anzeige erstattet werden. Also der Staatsanwalt muss automatisch ermitteln. Mhm. Mhm. Du sagst es vorhin, der Mann ist bekannt. Ist er dir wirklich... Junge, das ist kein Mann, das ist ein Jugendlicher. Alter. Nehme ich mal so, ich kenne den nicht. Ich weiß nur, dass er irgendwo zwischen 16, 18 Jahren irgendwo... Naja, gut. Ich will auch nicht, dass der jetzt an den Pranger gestellt wird. Naja gut, aber man muss sich schon mit ihm beschäftigen, je nachdem, was er da geworfen hat. Ich meine, du hast ja Augenlicht so gut wie verloren. Was mir hilfreich wäre, wenn er sich irgendwann bekennt, ich werde dann wahrscheinlich auch noch einen eigenen Aufruf machen, mehr da irgendwo Plakate hinhängen und da sagen, ja, so und so geht's mir. Die Polizei hat doch sicherlich bei dem schon vorgesprochen. Weißt du, wie der sich dazu geäußert hat? Nein, die dürfen im Laufe der Ermittlungen dürfen sie mich selber nicht mal informieren. Okay, klar, verstehe. Ich darf nicht vor Gericht gehen, weil der Staatsanwalt ermittelt. Erst wenn der Staatsanwalt das Verfahren abgeschlossen hat, dann kann ich als Nebenkläger und Kläger. Es ist kurios. Wirst du nochmal Silvester vor die Tür gehen? Ja. Ja. Trotz der schlimmen Erfahrung jetzt. Ja, trotzdem, ich bin jetzt 59 Jahre alt. Ich habe jetzt 40 Jahre lang Feuerwerk erlebt. Mhm. So, also es ist nicht gefährlich, wenn man es richtig anwendet. Naja, es gibt immer wieder in ganz Deutschland schwere Zwischenfälle und schwere Verletzungen. Wenn du in der Augenwinkel liegst und da siehst du, was da alles passiert. Es ist, aber Andreas, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche dir alles Gute und vielleicht, dass sich das doch noch etwas mehr stabilisiert. Auf jeden Fall viel Glück. Können wir mit deinem Team noch mal kurz reden? Sehr gerne. Rufen wir dich gleich nochmal an. Das machen wir. Okay. Leg bitte auf, wir melden uns. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Nacht der Tim Lohnke. Jetzt wünsche ich euch ein gutes Wochenende, schönes Wochenende. Am Montag sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch Montag mit einer freien Themennacht. Und Mittwoch heißt das Thema, das hat mir das Leben gerettet. Schönes Wochenende. Bye bye. Tschüss.